So darf es uns denn nicht Wunder nehmen, dass diejenigen Geheimbünde, die seit je ihre Aufgabe darin erblickten, alles, was sich ihnen in den Weg ihrer Welteroberung trotzig entgegenzustellen wagte, zu vernichten, über Kenntnisse, Methoden und geheime Mittel verfügen, von denen alle aufbauende und bejahende Weisheit hilflos zu Schanden wird. Wir stehen heute unmittelbar vor der jüdischen Weltherrschaft. Da ist es klar, dass jene geheimen Verbände, die in meisterhaftem Ineinandergreifen aller hierzu erforderlichen Faktoren einander in die Hände arbeiten, den Widerspruch und die Erkenntnis jener wenigen, die sich diesem Ziele entgegenzustemmen wagen, als ebenso lästige als unerwartete Störung bei ihrem ansonsten völlig ungehinderten Werke erblicken. Da es nun aber bei der Vernichtung derartiger Gegner begreiflicherweise darauf ankommt, dass dieselbe völlig unentlarvbar verlaufe und bleibe, so werden es alle geheimen Künste, Wissenschaften und Kniffe sein, die in diesem Falle herhalten müssen. Da gibt es nun vier Mittel organischer Beeinflussung, die den größten Erfolg versprechen: Gifte, Bakterien, Gase und elektrische Ströme. Während nun aber neben den rasch tötenden Giften, die bei einer etwaigen, dem Geheimbunde feindlichen Sektion unschwer festzustellen sind, noch die sukzessive in kleinsten Dosen zugeführten Zerstörung oder Lähmung einzelner Organe herbeiführenden Fremdstoffe geheimer Weisheitsbesitz der schwarzen Magie seit je gewesen sind, hat Bakteriologie und Gastechnik in den letzten Jahrzehnten ungeahnte Möglichkeiten erschlossen. Namentlich jene Bakterien, welche wie Strepto- oder Staphylokokken bei jeder eitrigen Entzündung vorzufinden sind, lassen sich in kaum kontrollierbarer Weise den Atmungsorganen, den Nasenschleimhäuten durch Luft und Wäsche zuführen und können einen verhassten Gegner sowohl für kurze Zeit als auch bei fortgesetzter Zufuhr dauernd derart beeinträchtigen, dass er völlig unschädlich gemacht werden kann. Namentlich die russische Anarchie hat die Wissenschaft, einen Gegner durch Gase zu töten, zu hoher Vollendung gebracht. So wissen wir durch persönlichen Bericht eines deutschen Herrn, der jahrelang in Russland zahlreichen revolutionären Geheimbündlern nahestand, dass sie imstande sind, dem Patienten von einem benachbarten Wohnraume aus erst ein unfehlbar tötendes Gas zuzuführen, welches nach getaner Arbeit durch ein nachgesendetes zweites Gas vollständig gebunden wird, so zwar, dass an der Leiche des plötzlich Dahingeschiedenen nicht das geringste Wahrzeichen eines verbrecherischen Eingriffes festzustellen ist. Die hochgespannten drahtlosen Ströme endlich, die durch richtige Aufstellung einer Antenne mühelos durch das Wohn- oder Schlafgemach des zu Vernichtenden geleitet werden können, besitzen zerstörende Kräfte, von denen sich die Schulweisheit der nur heilenden Kräfte und Wirkungen zugeneigten weißen Magie nun einmal nichts träumen lassen. In der viel zu wenig beachteten Zeitschrift Ostara von Jörg Lanz-Liebenfels findet sich ein Aufsatz, der bedeutsame Aufschlüsse über das rätselhafte Phänomen gibt, dass elektrischer Strom, der auf eine Seite vom Menschen geradezu zerstörend einwirkt, an den meisten anderen völlig wirkungslos vorübergeht. Dieses geheimnisvolle Phänomen findet seine Erklärung in der Tatsache, dass der elektrische Strom sich die Partien zum Durchgange aussucht, die ihm dem geringsten Widerstand entgegensetzen. Dies aber sind diejenigen, in welchen metallische Bestandteile dem Strom eine gute Leitung liefern. Nun aber ist es nachgewiesen, dass die Menschen mit dunkel pigmentierter Haut Metallbestandteile namentlich in der Hautoberfläche besitzen, so zwar, dass ein elektrischer Strom an ihnen entlang gleitet, ohne irgendwelche störenden Erscheinungen zu verursachen, dann aber gibt es unter den helläugigen, blondhaarigen, arischen Menschen ganz bestimmte Typen, die hauptsächlich in den Gehirnpartien metallische Substanz führen, welche durch den elektrischen Strom gereizt, ja etwa gar zerstört werden kann. Professor Karl Ludwig Schleich hat in letzter Zeit des Öfteren darauf hingewiesen, dass auch das aktiv tätige menschliche Hirn irgendwie elektrisch sei, welch strömendes er als Reibungselektrizität der durch die Denktätigkeit in Bewegung gesetzten Ganglienmoleküle bezeichnet. Wie dem auch sei, dass der aktive schaffende Geist in seiner suggestiven Kraft und Einwirkung auf andere Gehirne in einer Art Fluidum elektrischer Hochspannung das physiologische Korrelat seiner geistigen Kraft besitzt, ist unbezweifelbar. Gerade dieses Fluidum aber ist es, das vom elektrischen Strome, der den Weg durch die metallischen Bestandteile des Hirnes nimmt, gelähmt, gestört, ja vernichtet werden kann. Alle diese und ähnliche Probleme hüllen sich für die nur auf Heilung bedachte Wissenschaft bis zum heutigen Tage noch in rätselhaftes, tiefes Dunkel. Und so gibt es denn für diejenigen, die nicht wehr- und tatenlos mit ansehen wollen, wie gerade die wenigen, deren Geisteskraft sie befähigte, die geheimen Welteroberungspläne des angedeuteten Geheimbundes zu durchschauen und zu vereiteln, ein reiches Feld forschender Betätigung. So möchten wir denn geradezu den Wunsch aussprechen, dass nun endlich die Heilswissenschaft zum Zwecke der Ergründung der geheimen Mittel und Methoden ihrer Widersacher wenigstens theoretisch so lange Vernichtungswissenschaft werde, bis sie selber das Ziel, wie vernichte ich einen Gegner ohne erwischt zu werden, erreicht hat und also denen nachgewachsen ist, die seit Jahrhunderten derartige Weisheiten ihr eigen nennen. Wir schlagen demnach vor, dass für die vier genannten Bereiche je ein hoher Preis ausgeschrieben werde für die beste Arbeit zur spurlosen Vernichtung des menschlichen Lebens. Genauso aber wie der Krieg gezeigt hat, dass die aufbauende Wissenschaft, wenn es gilt, auch dort, wo es der Zerstörung dient, Bestes leisten kann, genauso wird die weiße Magie, wenn sie sich nur erst einmal auf das bisher noch nie betretene düstere Gebiet der schwarzen Kunst begibt, Gleichwertiges, ja Wertvolleres leisten und so doch am Ende der schwarzen Magie in ihren eigensten Bereichen ein allzu spätes Ende bereiten. Deutsches Volksblatt Wien, 12. Januar 1921.